jetzt machen wir das Schlimmste, was es gibt. Nee, wir entschuldigen uns gar nicht. Doch. Willkommen zur Hornstrecke 34, der jährliche Podcast für optimistische Musik. Mit negativen Menschen. Mit negativen Menschen. Ja, heute ist da. Von, mit und für. Für alle. Gut. Also, wir waren 100 Jahre weg. Ich weiß aber nicht. Nee, nur. Ihr wart, ja, stimmt. Ihr wart, vor einem reichlichen Jahr, im August letzten Jahres, oder? Wir sind, einmal der Udo ist da, Alex bin ich und Thomas ist auch wieder da. So, wie lange war ich weg, ist die Frage. Zwei Jahre. Zwei Jahre bloß? Ja. Also bei dem Podcast? Also ich habe jetzt kein Internet, um das nachzuprüfen, aber ich wäre jetzt meine Vermutung. Ihr könnt es ja mal so stehen lassen. Nachschauen und vielleicht in die Kommentarspalte schreiben oder uns per Brief zukommen lassen. Ja. Die E-Mail. Also das Intro-Lied war jetzt von Chain Cult, eine athenische, optimistische Band, ne? Aber wie sagte ich so schön, man kann so schön die Gitarre mitsingen. Genau. Du hast doch gerade eben gestanden, dass das gar nicht von dir kommt. Der Ausdruck kam von Kerstin, aber ich habe das jetzt zu der Band gesagt. Also Kerstin kennt, weiß ich nicht, ob sie die Band kennt. Glaube ich nicht. Gut. Okay. Das ist schon ein weit verbreitetes Phänomen, dass man, also die Band selber singt so über. Auf die Gitarre drauf? Ja. Naja, wenn man keine Ahnung hat, so wie ich auch, würde ich das auch so machen, dass man dann das kopiert, was die Melodie da der Gitarre macht. Na gut. So. Direkt weiter mit dem nächsten Stück? Ja, natürlich, natürlich. Nachdem wir so viel zu sagen haben. Du, Udo? Ja, aber dann, ich habe die Liste ja gerade nicht vor Augen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mitgebracht habe. Na, das ist natürlich sehr gut. Bei dir stehen auch keine Bandnamen dran. Das macht es sehr einfach. Die sind nur per CD-Text hinterlegt. Ja, die habe ich hier in der Liste nochmal für dich aufgehört. Am besten weiter mit CD-Text? Wir sind so aus der Übung. Wir haben das sonst immer so während des vorherigen Liedes schon gemacht, dass man sich dann das... Ach, dann mache hier Mentira, eine Band aus Kansas City. Mhm. Gehört die zu diesen neuen spanischsprachigen... Oh, das war auch jetzt gut gesucht, Alter. Spanischsprachigen amerikanischen Bands. Neue spanischsprachigen Welle. We'll be right back. Geil, Metalcore bei ja, Strecke. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir sowas mal spielen. Aber heute, man darf ja alles. Das waren übrigens Red Bait mit We Refuse. Das ist zeitig, um Zungenbrecher auszusprechen. Ja, die Sonne scheint noch, ne? Also so wie es in Deutschland halt scheint. Ja, das hinter heißt, den grauen Wolken. Ich stehe in der Regel erst zur Dämmerung auf. Ja. Red Bait mit We Refuse und davor kam Mentira mit Condenados y Atrapados. Was heißt das? Verstecke und Attrappen? Na, Condenados sind Verurteilte, glaube ich. Okay. Atrapados, vermutlich Attrappen. Da hat mein Duolingo-Kurs mich nicht drauf vorbereitet, auf die beiden Vokabeln. Ist auch schon eine Weile her. Ja, so die Bandnamen und Liedtitel, die werden wir ja eh wieder auf dem Blog dann mit tun. Wir sagen es aber trotzdem an, ja, um die peinliche Stille zu füllen. Ja, aber es hilft halt, unsere schlechte Aussprache etwas klarer zu gestalten. Okay, ja, gut. Wir können eigentlich mit der schlechten Aussprache gleich weitermachen. Ich spiele jetzt von der Demo von Regional Justice Center. Ja. Ja, gerne. Zwei Songs und die, das ist von der Demo, wie gesagt, die haben auch ein Album jetzt und ich spiele es deshalb oder lasse es spielen, weil wir neulich mit denen gespielt haben. Ich habe nämlich eine neue Bio? Band. Ja, ja, ja. Die heißt Miami Dev 2 mit einem Keyboard. Ja. Und es ist halt auch so Gerödel. Natürlich nicht so gut, wie das hier die Amerikaner tun, aber. Die haben das ja auch in der Grundschule. Richtig. So. Viel oder? Spaß. Oder gibt es noch mehr? Ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, weil du der Erste bist, der irgendwas mal zu dem Band sagt. Achso, na, ich habe mir Ich habe alles schon gesagt, was ich von denen weiß. Also, der Schlagzeuger singt. Das ist hart bei so einem Gebaren. Ich habe irgendwo gelesen, dass wahrscheinlich heißt die Band auch deshalb so, dass einer von denen im Knast ist. Bam, ab geht's. Ja, bestimmt vom bösen Unrechtsstaat. Is true, I'd rather lead this lonely, lonely life with you. You're so bright. Nee. Das war noch Doc Swords oder wie man es auch ausspricht. Die dunklen Keine Gedanken. Ahnung. Spitzenband. Bubblegum Ramones. Klon. Klon. Also wirklich ein Klon, aber es ist auch gut so. Noch ein bisschen flotter zum Glück als Ramones. Aber das Lied nicht. Das war die Ballade, hast du gesagt. Das war jetzt die Ballade, aber sonst haben die eigentlich ganz flotte Songs. Ist von der zweiten Schallplatte. Und es gibt noch eine andere, eine erstere. Natürlich, eine Self-Title. Die ist noch ein Stück geiler. Und ja, ich weiß nicht, ich habe die in Zorro gesehen vor einer Weile. Das war ganz schön gut. Ja, das ist mein Geschenk an euch. Ach, das ist schön. Das ist wohl Weihnachten. Ja, ich beneide ich dich ja wirklich, dass du wahrscheinlich echt viel sehen kannst. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich war jetzt dieses Jahr 5-mal oder so auf dem Konzert. Naja. Ich gehe auch nicht mehr hin. Also wenn, dann spielt man ja selber. Ach so, meinst du? Oder es ist ein Band, das sie mal richtig geil findet. Also meinst du, ich sollte mein Bandprojekt weiter vorantreiben, dass ich dann wieder auftritt? Ja. Ich weiß nicht, die haben mich, glaube ich, dann nicht genommen oder so wahrscheinlich, wegen nicht gut. Na, wir reden da manchmal drüber, wir haben ja diese, diese Deutschland-Coverband, ich Stich den Bullen ab. Ja. Und da wird manchmal erzählt, dass es ein bisschen komisch war. Das aber, dass die anderen, die in der Band waren, oder die auch bei Choir, die bei der Deutschpunk-Cover-Geschichte dabei sind und bei Choirboys mit sind, ja, dass die nicht so recht wussten, wie ich das aufnehme. Wie du das aufnimmst, weil die ja alle ein bisschen wunderlich sind und eine komische Art. Ach so, naja. Du bist jetzt nicht sauer. Nee. Ich habe das auch oft, wenn ich. Das ist doch keine Verachtung. Nein. Ich habe halt auch oft das Problem, oder vielleicht haben andere das Problem, dass ich, wenn ich mit jemandem telefoniere, dass die Leute dann immer denken, ich bin total genervt und frustriert, dass ich mit denen reden muss, weil ich so eine, weil ich so eine Stimme habe, wie ich halt Stimme habe und auch halt immer sehr unenthusiastisch wirke. Naja, ich trage das alles in mir. Aber meistens wird einem dieses im besten Falle Desinteresse immer gleich so als Bösartigkeit ausgelegt. Mhm. Ja, das ist mir schon oft widerfahren. Dann möchte ich mich bei den Cowboys entschuldigen für meinen. Ich glaube, die hatten mehr Angst, dass sie dir wehgetan haben. Nee, gar nicht. Nö. Ich bin ja dadurch erst mal wieder inspiriert worden, wirklich sowas zu machen. Aber dabei ist es bis jetzt auch geblieben. Also es hat sich leider noch keine. Keine wirkliche Karriere daraus wieder entwickelt. Ich kenne das bei mir so, das verhält sich bei mir so mit dem Sport. Sport? Ich denke immer, ich mache das. Und ja. Mehr als ein paar warme Gedanken habe ich da auch nicht. Ich war gestern, hatte ich meinen ersten Termin vom Volkshochschul Sportkurs Bodyfit. Da bin ich, da stelle ich den 18%igen Männeranteil alleine. Bin wahrscheinlich auch der Jüngste. Aber so ist das. Fast wie bei mir im Studium. Oder sind alle jünger? Und ich habe dann, das ist auch so ein Beispiel, da habe ich dann versucht, so einen Witz zu machen, so nach der Art, dass echte Männer, die machen wahrscheinlich so Gewichtheben oder so. Und das haben die dann in den falschen Hals bekommen, dass ich denen ihren Sport nicht als echten Sport ansehe, was ja gar nicht so gemeint war. Also ich wollte mich eigentlich über die Prolo-Typen lustig machen. Und naja, es ging auch wieder schön nach hinten los. Ich kann übrigens das Gerücht jetzt gerade nie verifizieren, deswegen... Ach ja, es gab Breaking News, dass Manfred hätten ein neues Album und würden das exklusiv auf Bandcamp veröffentlichen. Das hat niemand gesagt. Irgendwer hat mir die Woche erzählt, Minor Threat würden ein neues Album rausbringen. Ja, nicht die erste Fehlinformation, die hier Podcast wird. Dieses berühmte Treppenfoto nochmal nachgestellt, aber vielleicht das ist auch nur gesehen. Zu irgendeinem Jubiläum das Foto nachgestellt worden, aber es hat vermutlich nichts mit einem anstehenden Release zu tun. Aber der hat tatsächlich gesagt, ja, doch, in der gleichen Besetzung, aber wer weiß, vielleicht gehört er ja irgendwie zum Inner Circle und... Na, nichts funktioniert so gut, wie alte Sachen einfach nochmal zu machen. Oder? Ja. Na? Fugazis Ian McKay and Joe Lally Debüt New Band in DC. Das ist jetzt aus dem November, die Information. Ja, aber da ist nicht Ian McKay dabei, weil das hätte... Oder? Doch, hast du gesagt. Jan. Doch, hast du gesagt. Ja. Das ist was anderes, ja. Ach, wir haben so keine Ahnung. Ja, gut. Wir lesen hier schon das hier zuerst gehört. Ja, genau. Wichtig ist, dass ihr euch daran erinnert, wenn ihr irgendwas rauskommt. Irgendeine Rockband. Zumal ihr es nur aus dem Internet abgelesen habt. Gut, ach, dann spiele ich einfach was. Ich kann ja mal was spielen, wo ich wirklich zu Konzerten war. Und zwar in Dresden sogar. Da habe ich die Band gesehen, unter anderem, wie heißen sie? Oh Gott, Acne Kid Joe. Ein furchtbar schrecklicher Name. Für eine Band aus Nürnberg, die ich aber erstaunlich gut finde. Zumal die textlich, ja, es ist nicht so richtig Deutschpunk, aber auch nicht so richtig Studentenpunk. Also irgendwo Gott sei Dank so ein bisschen dazwischen von beiden die hoffentlich richtigen Parts. Aber es gibt da natürlich zwiegespaltene Meinungen. Aber ich bin auf der Seite der Befürworter dieser kleinen Kapelle. Und danach spiele ich von 100 Blumen. Ja. Findest du die nicht gut, weil du lachst? Nee. Findest du scheiße, richtig? Nee, ich weiß, dass es irgendwelche Elektro ist. Okay. Naja, es ist im Prinzip so ein Typ mit so einem Laptop, was die da auch immer machen. Ich weiß nicht, wie man Laptops spielt. Ein Schlagzeug und eine Gitarre. Genau. Und dann machen die eigentlich Techno mit Deutschpunk-Texten. Mhm. Und das hat gut. Kann da schief gehen. Ja, wir können es das jetzt anhören und dann kann sich ja jeder sein eigenes Bild davon. Okay, nee, das Album ist jetzt von 2018, das kam, oder 17. Ja, aber auch schon zu haten, bevor Alex das Lied überhaupt gespielt hat. Die Tronic hyped war 2005. Ach so, naja, gut, dann sind sie jetzt zu spät, aber dann macht es das ja vielleicht schon wieder halbwegs sympathisch, dass sie nicht dem Trend oder zu langsam für den Trend sind oder zu verpeilt oder. Also ich fand's gut, ich hab ganz schön gehopst und mir haben die Waden dann wehgetan. Das waren zwei Konzerte, die ich gesehen habe. Acne Kid Joe und dann 100 Blumen. Oh, Genau, also die 100 Blumen, die habe ich in der Chemo gesehen und die ist jetzt massiv größer geworden, haben wir gerade noch erörtert. Aber du bist der Einzige, der... Der sie gesehen hat. In da war. Ja, und das gefällt mir noch weniger als vorher. Chemo. Also es ist einfach nicht mein Konzertort, wie gesagt. Da muss man Augen halbwegs zukneifen und dann so ein bisschen abhotten und dann geht das schon. Gut. Agni Kid Joe habe ich im AZ Conny gesehen. Das war gemütlich, wie eh und je. Ja. Wollen wir eigentlich erzählen, wo wir heute sind? Warum? Man ihn, ne, sonst habt ihr doch immer erzählt, in welcher Küche ja, ihr sitzt. Doch. Oder ja, doch. So. Okay. Wir können ja ruhig, also irgendwie müssen wir die Zeit hier auch füllen. Ne, ich hätte es mit Musik gefüllt. Ja, okay. Ja, okay, dann brauche ich nur sagen, wir sind heute im Hardbreak. Nee, in einem Dunst, im Dunst von letzter Nacht, kalter Zigarettenrauch. Ja. Und ich habe gesagt, das riecht wie die Wohnzimmer von den WGs, in denen ich früher aufgewacht bin nach komischen Nächten. In okay, siehst du, dann haben wir das jetzt auch schon rumgebracht. Vor allem in Jena. Ach ja, 15 Jahre her. Wir haben Mittwoch in Jena gespielt übrigens. Ja, in welchem Lokal? Im Casablanca. Wow, aber das ist ja auch richtig groß, oder? Habt ihr da ja, in dem kleineren, da ist Mittwochs okay. Punkrock Café, okay, Dresden oder sowas. Da, ich habe da früher Ska-Bands begutachtet öfter, um die Jahrtausendwende. Das war, da haben mich die Skinheads immer, die fanden mich halt doof, weil ich ja natürlich aussah wie ein Student. Das hat denen nicht gefallen, dass mir das auch, dass mir denen ihre Musik gefallen hat. Weil das ist immer wichtig, dass man seine Schublade gegen Eindringlinge verteidigt. Ja? Und wenn andere anders aussehen, dann gehören die aber einfach nicht dazu. Das heißt, du hast sie mehr oder weniger dann zu Recht Rock-Bands getrieben? Die Skinheads? Ja, ich hab die ja mithören lassen. Das ist jetzt nichts mehr für mich, nachdem solche Leute wie der da sind. Ach so, dass die dann gesagt haben, nee, Ska ist so offen für nette Menschen, wir müssen jetzt richtigen Rechtsrock hören. Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, selbst damals war dieses Skinhead-Ding schon nicht mehr so hart unterwandert. Das war in meinen Augen jetzt eher das nur... Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich wollte jetzt nicht unterstellen, Skinheads seien ja. Nazis. Ja, deswegen. Du hast also das möglicherweise dazu gemacht. Okay, ich nehme alle Schuld auf mich. Eine Konsequenz für die thüringische Skinhead-Szene, dass ich sie in den Rechtsrock getrieben habe. Das wird so gewesen sein. Durch mein, meinen falschen Kleidungsstil auf Ska-Konzerten. Zumal man ja auch drüber streiten kann, ob so Sachen wie Toasters oder so, die waren ja schon recht groß, ob das noch als... ob es da auch so diese Diskussion gab, ob die noch echter Ska sind oder auch schon nur Mainstream oder Pop oder was auch immer. Habt ihr dazu eine Meinung? Nee. Ich kenne die Toasters überhaupt nicht. No comment. Ah ja, gut, gut. Dann haben wir das. Muss meine... Ich habe gehört, dass früher... Ich bin nie zu Ska-Konzerten gegangen, weil ich gehört habe, da sind so Leute wie du und das wollte ich mal vermeiden. Das war schön. Das war im Prinzip neben Ärzten mein Einstieg in dieses Subkulturelle, was neben dem Radiosender lief. Also, ja. 100 Blumen habe ich übrigens aus dem Plastic Bomb heraus kennengelernt, was ich seit einem Jahr abonniert habe, um mich auch wieder mehr mit der Materie zu beschäftigen. Ja. Und da gab es in dem aktuellen Heft auch einen Review zu einem Buch, wo die irgendwie auch Hunderte oder Tausende gefühlt Leute interviewt haben zu Ska in Deutschland. Ja, also das ist nach wie vor ein Thema, was genau, aber das klang auch wirklich fast wie so ein Forschungsthema, weil ich hatte den Eindruck, dass das war damals schon in meinen Augen eine kleine Szene und das muss wohl noch viel kleiner geworden sein, weil das ja so scheiße ist. Ja, es also hat dann echt einen fiesen Leumund bekommen und ja, wurde dann nicht mehr wahrgenommen. Dann hast du ja auf einer der letzten Plastikbombs auf dem Cover dann neulich die Band gesehen, mit der wir am Mittwoch gespielt haben. Nasty Pack nämlich. Die waren auf einer der vier? Auf einer der letzten. Auf jeden Fall haben die jetzt eine Reihe gestartet, die nennt sich irgendwie Leipzig in, oder Heipzig in Trümmern. Echt? Ja, ja, wo die weiß gar nicht, was das für Leute sind, aber die halt die Leipziger Szene aufarbeiten und aufrollen, wer da alles war. Und im letzten war auch ein Interview mit Static Means. Mhm. Ja, also die haben einen erstaunlich krassen Ostbezug. Hätte ich nicht gedacht, weil das, ich meine, die kommen halt aus dem Ruhrgebiet. Und interessant fand ich auch einen Artikel, der ging, das war von so einem Typen, der wohl Straight Edge lebt, aber auf Deutschpunk abfährt, und der hat versucht, in Deutschpunk-Liedern oder Texten Hinweise darauf zu finden, dass Drogen doof sind. Das war an der Oberfläche schon sehr, zumindest interessant für mich, aber es hätte noch tiefer gehen können. Das war, aber es ist natürlich auch schwer, in dem Subgenre den Verzicht zu finden. Das ist wahrscheinlich... Du hörst schon, du musst die Platten halt rückwärts abspielen. Du meinst, das sind so kryptische Botschaften, die da in diesen Bands stecken? Das ist ja so ein Subgenre, mit dem ich gar nichts, was zu tun hatte, wo mir halt das auch fehlt. Deutschpunk? Ja. Weil ich halt, wie gesagt, erst recht spät zu subkultureller Musik kam, und dann war das mit dem Ska erstmal und dann Thrash Hardcore. Ja, so der typische Ska Verlauf. Witzig. Ja. Hast du Deutschpunk vergangen? So ein bisschen schon, oder? Ja, ich habe mit Deutschpunk angefangen, der ganze Nix Gut Katalog. Ja, sowas meine ich. Haben wir genau durchgehört und fand es tatsächlich auch gut. Oder ich habe es auch auch vorgestern. Ja, in Jena lief auch der dicke Polizist beim Koch oben. Du konntest mitsingen. Ich hab's wiedererkannt. Ich fand, der dicke Polizist, das war so, es war alles scheiße, aber das war schon ein bisschen besser. Es gab ja so richtige Kack-Deutsch-Punk-Bands. Aber sind die Nix-Gut-Sampler nicht auch so ein Synonym dafür, für diese? Also ich weiß es nicht. Also, ja, der Name ist Programm, ja. Also. Ja. Aber jetzt mittlerweile, Die haben jetzt hier so ein Label und dann so Merch und so, und dann wurden die doch. Ja, und jetzt machen sie so komisch. Jetzt machen sie so Deutsch-Rock. So ja, ja, oder? Ich mal gehört. Ja, ne? Ja. Okay. Nicht mehr so cool. Naja, das ist auch immer wichtig, in linken Gruppierungen andere linken Gruppen kaputt machen und klein reden. Ne? Das machen wir auch immer gerne. Ja, auch in Leipzig machen wir das gern. Naja, also wo, wenn nicht in Leipzig? Also, naja, also ich finde, die Szene ist dort so groß, man muss das ja quasi machen. Man hat ja gar keine anderen Gegner. In Leipzig, ne? Gibt es ja gar keine Nazis, oder? Da gehen die Meinungen auseinander. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, sich damit zu beschäftigen und gar nicht die wichtigen Dinge anzugehen. Die unwichtigen, meine ich. So, wir könnten noch nebenbei versuchen, den nächsten Block hier zu planen. Soll ich wieder? Ja. Ja, dann machen wir so eine Struktur, immer so, ja, so ein Beat. Du, dann ich. 1, 2, 3. 1, 2, 3, genau. Dann machen wir da jetzt weiter mit der isländischen Band, deren Namen ich nie aussprechen kann. Ja, ich kann jetzt auch nicht. Dodi Flynn oder was? Ja, sieht so ein bisschen so aus, aber... Wir können jetzt kein Isländisch, um das korrekt auszusprechen. Auch das versuche ich dann auf dem Blog mit der richtigen Syntax, so wie heißt das, mit den richtigen Fremdsprachensymbolen dann da einzubetten. Das ist auch immer ein Spaß. Okay, und das Lied heißt Hammerin. Hammerin. Schön. Vielleicht ist das Isländische nicht so weit entfernt vom Germanischen. Okay, dann damit. Die sind ja alle mit der Flugscheibe hingeflogen. Du meinst, Island ist ein von der Rückseite des Mondes herausgebrochenes Stück Mondkruste, was im Atlantik versenkt wurde. Und die Thank you. Was war jetzt noch? Chu, aber C-H-E-W, also als Akronym geschrieben, aber keine Ahnung, wofür das ein Akronym sein könnte. Vielleicht habt ihr Lust, das rauszufinden, nee, und schreibt es in die Kommentarspalte. Da bin ich jetzt auch nicht kreativ genug mehr auf ad hoc. Ich rede ja nicht von dir. Ach so. Ich rede von der Hörerschaft. Ja. Nee, ich schreibe eher nichts in die Kommentarspalten. Man sollte das, glaube ich, auch abstellen, die Kommentarspalten, oder? Nutzt ihr woanders solche Sachen, um euren... Nee, ne, weil nach... Ich habe 10, 15 Kommentare, ja, immer der Hitler-Vergleich kommt, dann hat sie Vergleich. Ist das nicht so? Ich hab, ist das nicht empirisch belegt, dass das immer dieser passiert? Dieser Podcast ist wieder Holocaust oder was? Ja, man kommt dann sowas. Ich habe tatsächlich bei Hornstrecke schon gelegentlich mal die Kommentarspalte geschrieben, stimmt. Aber da kam nicht mal von dir eine Antwort. Deswegen. Ja, warum auch? Deswegen sind wir nie zu diesem 15. Ja. Post gekommen, bei dem es hätte eskalieren können. Ich habe ja bei YouTube, ich habe mir extra dieses Kommentarelement von der Webseite wegfiltern lassen, weil ich mich immer dabei ertappe, dann doch wieder diesen ganzen Schwachsinn darunter zu lesen. Und nach 5 Minuten denkt man, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Und ja. Schreibst einen wütenden Kommentar drunter? Nee, natürlich nicht. Ich bin ja zum Glück nicht eingeloggt. Aber das ist echt, ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden da verbraucht werden, gesamtgesellschaftlich gesehen, in diesem Wust, ohne dass man ja selber da schon Teil ist, indem man mitschreibt, sondern einfach nur, dass man halt die Zeit damit verbringt, den Kram überhaupt erstmal zu lesen. Naja. Ja, siehst du hier Duolingo, meine Französisch-Lern-App, die geben mir immer so kleine Trivia-Bröckchen zwischen den einzelnen Lektionen. Da steht auch unter anderem 15 Minuten Lernen mit Duolingo pro Tag, bla bla bla. Verdoppelt ihre Gehirngröße in 2 Sekunden. Um das Dreifache. Verdoppelt um das Dreifache, ja, genau. Egal, helfen dir halt so viel wie, was weiß ich, ein Jahr in der Schule, also... Sich in der Schule gelangweilt rumzusitzen. Okay. Was bringt dir 15 Minuten Social Media? Naja, angeblich hat ja durch die... Depressionen oder... Nee, also es kommt kein greifbares Resultat vermutlich raus dabei. Na, angeblich sind ja diese Ausschreitungen in Frankreich dadurch zustande gekommen, dass ja Facebook wieder seine Finger im Spiel hatte. Ne? Weil die ja mehr so einen Lokalbezug hätten und dann gab es halt wohl auch schon so Kommentare so nach der Art, ja, wie gefährlich das ist mit diesem Facebook und so und dass es zu so aufrührerischen Handlungen führt. Als es noch weit weg in Ägypten war, fanden es alle super. Mhm. Ne? Da war Facebook voll cool. Aber jetzt, wenn der Eiffelturm abfackelt, dann ist schlechte Laune. Naja. Siehst du, wo abfackeln noch? Ich habe mich letztens als Brandstifter betätigt. Stimmt, hast du, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich saß drüben und habe die Jungle World gelesen. Und dann hat Mio mich gerufen, weil sie irgendwas fragen wollte. Ich habe die Zeitung einfach abgelegt. Und plötzlich höre ich irgendjemand schreien und da steht halt die Zeitung lichterloh in Flammen. Und ich habe die dann einfach vom Tisch gerissen, habe sie am Fußboden ausgetreten. Das Makabere dann daran war, aber das war ein Artikel über Antisemitismus in den USA und ich habe so eine komplette Ecke mit so einem Foto in einer Synagoge abgebrannt. Abgefackelt. Oh Gott. Wir müssen die Sendung jetzt abbrechen. Ja, diese Sendung, der Hase ist wie eine öffentliche Bücherverbrennung. Naja. Aber es war ja nicht ganz mit Absicht, ne? Nur so ein bisschen. Unterbewusst. So ein freudscher Missgriff. Ein freudscher Verbrenner. Ja, ein freudscher Verbrenner. Da muss ich mal einschreiten, das heißt unbewusst. Unbewusst? Was habe ich gesagt? Ich habe unterbewusst gesagt, dann hast du es wiederholt. Wie kann man das unterscheiden? Unterbewusst wäre, man hat es in sich. Unterbewusst aber ist kein Begriff. Unterbewusst ist kein Begriff. Aber aus dem Unterbewusstsein heraus. Ja, dann heißt, sag mal, unbewusst. Okay, alles klar. Vielen Dank. Kein Problem. Ja, deswegen bist du ja auch hier, ne? Weil deiner Habilitation in großen Schritten näher kommst, hier in der großartigen Studierendenstadt. Ja. Ey, sollen wir Musik machen? Mhm. Natürlich. Das haben wir jetzt wieder noch nicht geplant. Nee, ich bin jetzt dran. Du bist dran. Ja, bis auf das geht ganz schnell. Und zwar, ich würde vorschlagen, wir fangen an mit wir können die zwei Beach Impediment. Ist das ein tolles neues Label? Ja, das ist nicht so neu, aber es ist ein Label aus, ich glaube, das weiß ich jetzt gerade nicht. Irgendwo anders her. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Du bist super vorbereitet. Ansonsten könnt ihr es auch zu Hause nachschlagen und in die Kommentarspalte schreiben. Achso, genau, das fand ich jetzt witzig. Das ist ja aus Virginia, Richmond. Richmond. Virginia. Ich habe übel Schwierigkeiten, mir diese Staaten in den USA mal vorzustellen, wo die alle liegen, weil ja gefühlt 70% liegen ja oben rechts da in der Ecke alle. Das ist, glaube ich, eher unten rechts. Die in der Mitte, die kennt man alle nicht und links gibt es eigentlich nur Kalifornien. Ja, gefühlt. Auch nicht mehr lang, weil es ja mal brennt. Ach stimmt, ja, da brennt es auch. Ist ja auch Facebook schuld. Ja, und auch betroffen wahrscheinlich, oder? Ja, genau. jetzt muss ich überlegen, der sind jetzt ein paar Platten rausgekommen, aber wir hören. Die geneigten Hardcore-Hörerinnen, die kennen ja bestimmt noch Blood Pressure. Die haben eine neue Platte und dann noch Vanity, die haben auch eine neue Platte. Und der erstere von den beiden geht jetzt natürlich nach vorn und der Vanity-Song ist, glaube ich, ein wenig was zum Schmusen. Und ich würde dann, glaube ich, einfach noch hinten reinsetzen. Blood Pressure, die haben echt immer abgefahrenes Artwork. Dieses T-Shirt, was ich von denen habe, das ist auch schwierig auf der Weihnachtsfeier anzuziehen. Aber die Weihnachtsfeier. Ich weiß gar nicht, warum ich es aussortiere. Ich glaube, es war mir ein bisschen zu klein. Aber dann passiert das doch auch nicht, wenn du das, oder? Nee, könnte man höchstens einen Rücken aufnehmen für seine Jeansjacke, für seine Chlorex gebleichte Jeansjacke. Ist das zu eng oder ist das zu groß? Das war, ich weiß nicht mehr. Ich habe einfach zu viele T-Shirts und da war das Blood Pressure T-Shirt dabei, dass ich das mit aussortiert habe. Das war einfach nicht in den Top 10. Wir machen noch hinten dran jetzt von der Demo, oder naja, es heißt nicht Demo, bei Bandcamp heißt es Tape 1, von Gilb aus Berlin. Das sind die deutschen Clue. Das hört man auch sofort. Ist quasi ausgelutscht, aber geil umgesetzt. Also ist wirklich gut, würde ich damit sagen. Aber Hardcore ist eh immer schon da gewesen, von daher. Ne? Das stimmt, ja. Feuer frei. So schön, gelb. Wir müssen, ja, aber okay, ja. No? No? Benannt nach dem Gelb eventuell? Nach dem Gelb, der die Gardinen, der unsere, der meine Gardinen bedroht. Habt ihr Gardinen? Nee, ne? Ich habe ordentliche Gardinen in meinem Schlafzimmer. Echt? Nee, ich habe. Die waren auch richtig teuer. Nackte Fenster nur. Jeder, wie sagt man denn, jeder Schal? Hat 40 Euro gekostet, ich 80 Euro für. Kommt auf an, das ist sind das, nee. Sind das X-Ray? 20, sorry. Dichte. Sind das so ja, genau. Bleimatten? Kommt nichts durch. Nee, es ist nur dunkel gemacht. Also, wer ist denn das? Es gibt Gardinen und es gibt. Rollos. Nee. Jalousien, nee. Egal. Naja, Vorhang. Ein Vorhang. Es gibt Fensterfolien. Na, okay. Na gut, wir haben uns einfach entschieden, dass das. Experiment. Dass das Experiment gescheitert ist, ja. Wie eh und je. Grandios gescheitert. Ja, aber besser als gar nichts machen. Ich finde das schon okay. Ja, wir waren. Was? Ich wollte jetzt einfach nur eine Tschüssrunde machen. Ach so, warte, du musst ja nicht dann. Aber ich bin mal ganz schön der Brecher dabei hier. Will noch sagen, wolltest du noch was erklären zu deiner Musik? Nee, aber ich will noch was wünschen dann. Ach was so, wünschen möchtest du? Verabschiedung. Na gut, dann machst du den Outro. Ja. Okay. Dann darfst du jetzt deinen Outro-Song ankündigen. Aber eigentlich wollte ich noch sagen, okay, gut, dass Thomas da war. Also. Ja, wir spielen jetzt bestimmt ja los. Gut, dass Thomas da war. Wir hätten heute, glaube ich, nie so viel zu erzählen gehabt. Nee, also ich auch nicht. Jedenfalls nie wirklich thematisch gerüstet, im Gegensatz zu unserer letzten glorreichen Bandcamp-Sendung. Okay. Also ich muss ja immer sagen, dass ich da auch nie gerüstet bin, weil mir das ja auch immer Wurst ist, wo die Band herkommt, welche Members die hat und was auch immer alles. Hauptsache, mir fetzt das. Und deswegen spiele ich das hier. Mhm. Warum soll ich ewig über die Musik labern, wenn man es dann eh gleich hört? Deswegen. Aber es gibt auch eine Vielfalt an anderen Themen. Also wenn zwischen ich habe zum Beispiel mein Plastikbomb-Abo. Ja, sicher, aber das kam jetzt so im Laufe des Podcasts erst in Gang. So zwischen den ersten Musikblocks. Ja, das ist natürlich klar, Blöcken, dass man nach das schon ganz schön zäh noch. Nach einem Jahr nichts. Sich nichts machen. Zu sagen hat mehr. Ja. Ich mache mal einen kleinen Rundumschlag, weil du jetzt während das Lied lief, hast du was erzählt von diesem Chris Dodge und das Interview, was du gelesen hast im wo? Razorcake? Nee, das habe ich mir angehört. Also das gab es im Razorcake-Fanzine, gibt es das wahrscheinlich auch zu lesen. Ja. Und die machen aber auch einen sehr schönen Podcast, finde ich. Und dort kommen auch manchmal die Interviews und da habe ich jetzt letztens erst das vom Chris Dodge gehört, der dieses Label hatte, wie hieß es? Slap-A-Ham. Und wohl so mit der Wegbereiter für Power Violence und sowas halt war. Oder halt den Hardcore am Leben erhalten hat, als alle Green Day gehört haben. Ja, so war das Mitte der 90er angeblich. Ich habe nicht gesehen, also ich habe es noch nicht gehört, das Interview, aber es gibt eins von Chris Dodge und der Sänger von Fucked Up, weil der Fucked Up-Sänger hat nämlich einen Podcast, der heißt Turn Out the Punk. Das wäre meine Hörempfehlung, vielleicht das einzig inhaltlich Sinnvolle, was es heute von mir gäbe. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Ja. Der Typ ist halt witzig, ja. Ist ein fucked up Typ. Ja. Und es gibt halt etliche Folgen mit etlichen Leuten. Ja. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wer da alles mitmacht. Der aktuellsten Folge ist jetzt Mark McCoy dabei, also der Charles Bronson Sänger, ne? Ex-Charles Bronson Sänger. Und der erzählt da ganz viel und der erzählt auch halt, dass sie Dudes waren ja. Mit den Spaz-Leuten. Und jetzt kriege ich die Kurve. Das Lied, was ich mir auf jeden Fall noch wünsche, ist nämlich von The Cancer Kids. Ach, ja. Boston Blow ist das Lied. Da geht es um Koks-Konsum in Boston. Dass die alle scheiße sind, die das machen. War ja eine Band, die auf Usotech Records rausgekommen ist. Und das ist ja das Label von Mark McCoy. Ist das ja, nicht rund? Das ist super krass. Also ich bin da auch immer beeindruckt, aber ich habe auch gar nicht die Zeit, mich da so reinzulesen. Du hast da auch eine krassere Merkfähigkeit. Nee, ich würde das wahrscheinlich lesen und denken, und bei dir bleibt das aber irgendwie so hängen, dass du auch diese Namen und so, das ist für mich immer so. Obwohl ich so viel trinke, ja. Naja, gut, das ist wahrscheinlich Interesse. Ich bin so desinteressiert. Das ist wieder mein Desinteresse, was wir auch schon hatten, dass ich so, naja, das knallt. Und bei Cancer Kids hatte ich aber auch einen krassen Retrofilm, weil ich kannte das gar nicht so. Aber das kam dann nach Ska, genauso in der Musik. Und die war schön.